Kundgabe 8661. Empfangen am 1.11.1963. Der Irrtum beherrscht die Menschen. Buch der Väter. Wie schwer ist es doch, die Menschen zur Wahrheit zu führen, will ich ihnen den freien Willen belassen. Es ist die Macht meines Gegners über die Menschen riesengroß, doch auch nur wider ihres freien Willens wegen, denn sie räumen ihm das Recht ein, seinen Einfluss auszuüben, weil sie ihm einst freiwillig gefolgt sind in die Finsternis. Sie gaben alles Licht hin, und er hindert auch die Menschen, dass sie zum Licht der Erkenntnis kommen, dass sie in der Wahrheit wandeln. Sie könnten sich wohl aus der Finsternis lösen und sie glauben auch, die Wahrheit zu besitzen. Und gerade das beleuchtet ihren Geisteszustand, dass sie die Wahrheit nicht vom Irrtum zu unterscheiden vermögen, weil sie verfinsterten Geistes sind. Sie lassen wohl ihren Verstand tätig werden und wollen auch verstandesmäßig in geistige Gebiete eindringen. Sie machen sich das Buch der Väter zunutze und gehen auch da verstandesmäßig an die Auslegung heran. Doch ihr Geist ist so lange noch verfinstert, bis sie den Weg nehmen direkt zu mir, ihrem Gott und Schöpfer von Ewigkeit, und sich von mir reinste Wahrheit erbitten. Gerade an dieser Bitte um Zuführung der reinen Wahrheit wird mein Gegner sie immer zu hindern suchen, indem sie glauben, die reinste Wahrheit nur in diesem Buche der Väter finden zu können. Doch selbst wenn der Wortlaut unverändert geblieben wäre, nützet das Wissen um diesen nichts, wenn ihnen der Geist nicht die rechte Auslegung gewährleistet. Doch unverändert ist auch dieser Inhalt nicht geblieben, weil sich nichts unverbildet erhält, was einstmals in aller Reinheit von mir seinen Ausgang nahm. Immer aber wird ein geistgeweckter Mensch erkennen, wo sich Irrtum eingeschlichen hat. Und dass sich Irrtum eingeschlichen hat, dafür hat mein Gegner stets Sorge getragen, denn es war ihm immer möglich, in den Verstand der Menschen sich einzuschalten, die glaubten, Hüter des Geistesgutes zu sein, das von mir einst ausging. Schon die vielen Spaltungen der Kirchen beweisen euch dies, denn würden alle die gleiche Auslegung für die im Buche der Väter festgehaltenen Worte gefunden haben, dann wären keine Spaltungen entstanden. Jede Geistesrichtung aber glaubt, die rechte Auslegung zu besitzen, und doch sind sie verschieden. Und das schon sollte euch Menschen nachdenklich machen. Und ihr solltet immer wieder euren Gott und Schöpfer selbst befragen, und ihr werdet auch wahrheitsgemäß belehrt werden von mir. Ihr aber glaubet nicht an direkte Offenbarungen eures Vaters. Ihr wähnet die göttliche Ansprache für abgeschlossen mit dem Wort Gottes, das ihr in der Bibel allein zu besitzen glaubet. Und ihr habt nicht einmal Kenntnis davon, dass ich selbst in dem wirke, der da glaubet. Ihr erkennet göttliche Offenbarungen nicht an, ansonsten ihr auch annehmen würdet, was zu wissen für euch nötig ist. Wie aber soll den Menschen ein Licht gebracht werden, wenn selbst ihr es nicht annehmet, die ihr euch berufen glaubt, den Menschen mein Evangelium zu künden? Die Wahrheit allein macht euch frei. Die Wahrheit allein führt euch zur Seligkeit, denn nur durch die Wahrheit könnet ihr ausreifen, weil die Wahrheit das Licht ist, das von mir selbst ausstrahlt, weil ihr auf einem schlecht erleuchteten Wege nicht heimfindet in euer Vaterhaus. Denn immer wieder wird euch mein Gegner abdrängen vom rechten Wege, und ihr werdet es nicht merken, dass ihr ihm folget, weil er sich gut tarnet und euch durch Blendlichter hindert an der Annahme eines rechten Lichtes. Doch der Wille des Menschen allein entscheidet. Und so kann euch wohl immer wieder ein rechtes Licht zugetragen werden. Weiset ihr es jedoch zurück, dann geht ihr weiter in der Finsternis des Geistes dahin. Doch immer wieder frage ich euch, warum nehmet ihr nicht den direkten Weg zu mir und bittet mich um Erhellung eures Geistes? Warum haltet ihr starr an einem verbildeten Geistesgut fest und versichert euch nicht, ob ihr in der Wahrheit wandelt, indem ihr mich immer wieder darum angeht? Es wird euch nicht einmal einfallen, zu zweifeln an dem, was euch durch Zeiten hindurch übermittelt wurde. Doch solltet ihr immer bedenken, dass nichts sich rein erhält, was durch Menschenhände hindurchgegangen ist, weil der Mensch einen freien Willen hat und er also auch nicht gehindert wird, wenn er Veränderungen vornimmt. Und dass Veränderungen vorgenommen worden sind, das betone ich immer wieder, dass ich deshalb immer wieder die reine Wahrheit zur Erde leite, weil Himmel und Erde vergehen werden, aber mein Wort bleibt bestehen bis in alle Ewigkeit. Und weil es Veränderungen durch Menschenwillen ausgesetzt ist und dann auch nicht mehr mein Wort ist, leite ich es immer wieder zur Erde nieder, denn mein Wort ist Wahrheit, jedoch immer nur mein Wort. Darüber denket ernstlich nach, denn es geht darum, dass die geistige Dunkelheit durchbrochen wird, die über die Erde gebreitet ist durch das Wirken meines Gegners, der immer den Kampf führen wird gegen das Licht und besonders in der letzten Zeit vor dem Ende. Ist euer Geist erweckt, dann werdet ihr auch klar die Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden wissen. Dann aber nehmet ihr auch mein Wort an, das direkt von oben zur Erde geleitet wird, weil ich allein es weiß, wie nötig es ist, den Menschen ein Licht zu bringen, denn sehr viele wandeln in der Dunkelheit des Geistes dahin und sind darum blinde Führer der Blinden. Amen.